Sonderbar, dass heute jeder Scharlatan die Möglichkeit hat, den Rundfunk zum Narren zu halten. Jedenfalls kann der Herr Komponist sich rühmen, seine Schnapsidee richtig an den Mann gebracht zu haben. Sirius. Expedition an den Band der Narren. Von Philipp Stegers und Ulrich Bassange. Und damit herzlich willkommen zu Sirius FM. Auch in der heutigen Sendung suchen wir mit unserem archäologischen Expeditionsteam wieder einen ungewöhnlichen Planeten und seine Bewohner auf. Die Erde. Ein kugelförmiger, stark wasserhaltiger Gesteinsplanet mit eigener Atmosphäre. Durch Mutation einer Altweltaffenart entstand hier vor 1 Million Jahren der Mensch. Sein Sozialleben wird bestimmt von patriarchalen Strukturen und männlichem Dominanzverhalten. Eine tief sitzende Angst vor Veränderung verhindert eine Höherentwicklung der Spezies. Die Erde ist der einzige Ort außerhalb des Sirius-Systems, auf dem es Musik gibt. Dennoch gelang es dem Menschen über Jahrtausende nicht, die primitiven Formen der Klangerzeugung mit Holz und Fell zu überwinden. Was auf dem Sirius Allgemeinwissen ist, wurde in der Kölner Bucht ein zweites Mal entdeckt. Musik ist nichts anderes als die höchste intergalaktische Kommunikationsform. Das ist das komplette EMS-System da. Ein Industriegebiet im äußersten Kölner Westen. Unter den Räumen eines Fitnesscenters lagern die Relikte des Studios für elektronische Musik. In unterirdischen Gewölben türmen sich eiserne Apparaturen, Messgeräte und Bandmaschinen. Ich möchte auch hier arbeiten. Bunte Kabel hängen aus einer Wand mit Steckverbindungen. Dies ist archaische Technik, wie wir sie auf dem Sirius seit Jahrtausenden nicht mehr verwenden. Ich habe Glück. Eine Gruppe neugieriger Erdbewohner besichtigt die letzten Zeugnisse dieses einsamen Höhepunktes menschlicher Kultur. Alles, was Sie gehört haben, war eine einzige menschliche Silbe, nämlich ein Per. So, jetzt muss ich erstmal guten Tag sagen. Ich erzähle Hallo. Gleich dazu weiter. Ja, schön. Also ich heiße Volker Müller, habe früher beim WDR gearbeitet, im Studio für elektronische Musik als Toningenieur und habe diese Studie 30 Jahre lang begleitet, bis es 2001 niedergelegt wurde. Gegründet ist es worden 1951, also kurz nach dem Krieg, als hier alles noch in Schutt und Asche lag. Leute auf die Idee kamen, eine Musik herzustellen, die total künstlich war und das erste Mal klang, wenn sie aus dem Lautsprecher kam. Das Studio hatte schon 20 Jahre existiert, als ich dann dazu kam als junger Ingenieur. Und damals konnte man auch elektronische Musik noch nicht lernen. Also ich bin da hineingestiegen mit meinem Toningenieurswissen. Habe dann viel gelernt in dieser Zeit und habe viel weitergegeben an die Komponisten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Vielleicht wissen Sie das nicht, also diese selbstständige elektronische Musik, die nicht zweckgebunden ist zum Tanzen oder so etwas, als Kunstform, die ist entstanden 1951 hier in Köln und ist von da in die Welt hinausgegangen. Aber das ist natürlich alles nicht bekannt. Erschrecken Sie bitte nicht. Die paar Takte, die Sie eben gehört haben, wollen nur das Signal geben für unser Nachtprogramm, die Klangwelt der elektronischen Musik. Wir werden von solchen Klängen gewissermaßen überfallen und stehen ihnen ein bisschen hilflos gegenüber, weil wir plötzlich einen Blick in das chaotische Reich ungeahnter, unbekannter Klangmöglichkeiten tun. In solchen Fällen, wo wir ein Tor aufstoßen und nicht wissen, wohin der Weg führt, empfiehlt es sich immer, Rat und Trost bei der Geschichte zu suchen. Es war noch zur Zeit des Kalten Krieges, da gab es noch so einen Tiefkeller, in dem man ausweichen konnte, wenn die Bombe drohte, wenn die vielleicht die Russen auf Köln werfen wollten. Aber der wurde normalerweise natürlich nicht benutzt und da ist also auch produziert worden. Sie müssen furchtbar da geraucht haben, die Leute, was so Schichten gibt und so. Das war damals drei Etagen in den Keller runter. Da musste man mit so einem kleinen, muffigen, stinkenden Aufzug runter. Und da gab es ein ganz kleines Studio, das, wenn da 5, 6 Leute drin waren, auch völlig voll war. Das sah dann eher aus wie eine Studentenbude. Und da es nie genug Stühle gab, setzte man sich auf die Filter und die Generatoren. Das waren damals noch sehr kräftige, eiserne Dosen, auf die man sich draufsetzen konnte. Es wurde so geraucht, dass man die Hand von den Augen nicht mehr sehen konnte. Es war also eine Mischung von Camerata und von, sagen wir mal, Bohemien-Kneipe Paris 1850. Tief unter Tage, in konspirativer Atmosphäre, erforschen junge, ausschließlich männliche Erdbewohner ein unbekanntes Klanguniversum. Unter Verwendung von Rundfunkgebühren. Der Anführer der kleinen Schar ist Dr. Herbert Eimert. Die ersten waren Stockhausen, Keuwarz, König, Kleve und Pousseur, zu denen als Vertreter der Elterngeneration außer mir noch Ernst Czenek hinzukam. Ja, wenn ich mich hier umschaue, dann sieht das einmal zunächst so aus wie in jedem Tonstudio auch, dann aber auf der Rückseite Apparaturen, die eigentlich an ein physikalisches Labor erinnern. Das ist richtig. Wir bauen die Klänge ja zusammen von den einzelnen Schwingungen aus oder Impulsen. Und das, was man normalerweise als Klangfarben bezeichnet, das wird hier nach Maßgabe des Komponisten zusammengesetzt, regelrecht, wie das Wort sagt, komponiert. Während der Komponist, der die traditionellen Instrumente verwendet, deren Klangfarben als gegeben hinnehmen muss, kann er, wenn er mit Sinustönen arbeitet, durch entsprechendes Übereinanderlegen von solchen Tönen Klangfarben konstruieren, die auf andere Weise nicht zu erzielen wären. Ich glaube, es ist richtig, in diesem Übereinanderschichten von Klangfarben ein wirklich neues, konstruktives Prinzip zu sehen. Nämlich das der Montage. Es wird gebastelt, regelrecht. Ja, nur, wie dieses Wort sagt, nicht mit Schere und Faden, sondern mit den modernsten Apparaturen. Heute ist die Idee Klangfarbenmusik keine Utopie mehr. Das war eine ganz große Hoffnung, dass man jetzt auch in der seriellen Denkweise endlich die Klangfarbe in den Griff kriegen könnte. Denn die hatte sich bisher immer diesen ganzen Dingen widersetzt. Klangfarbe konnte man früher nur dadurch machen, dass man in der Partitur Flöte dran schrieb oder Trompete. Grundlegende Fähigkeiten wie Teleportation und Gedankenübertragung sind bei den Menschen nur rudimentär ausgebildet. Man muss sich das einmal vorstellen. Zu diesem Zeitpunkt war es auf der Erde noch üblich, Musik auf primitiven Instrumenten aus Tier- und Pflanzenprodukten zu erzeugen. Mit Häuten, Därmen, Hölzchen und Stöckchen versuchte der Mensch, sich höheren Schwingungsformen anzunähern. Doch im Laufe der Jahrhunderte lernte diese erfinderische Spezies, ihre Mängel mit Ideenreichtum und Improvisationstalent zu kaschieren. Elektronische Klänge ermöglichen aufgrund der durch Strom verstärkten Frequenzen eine viel höhere Schwingungsform, als man sie mit akustischen Instrumenten jemals erzeugen kann. Systematischer Missbrauch von Messtechnik und Heeresgerät führt die Kölner Pioniere auf die richtige Spur. In mühevoller Arbeit schnibbeln sie Tonbänder klein und kleben sie wieder neu zusammen. Immer auf der Suche nach dem Unerhörten. Dabei stoßen sie auf die Grundzüge der intergalaktischen Kommunikation. Westdeutscher Rundfunk Köln, Studio für elektronische Musik. Elektronische Musik ist eine Musik, die unter Verwendung elektroakustischer Apparaturen vom Komponisten geplant und von besonders qualifizierten Tontechnikern realisiert wird. Das ist eine Musik, die das elementare elektrische Klangmaterial auf dem Tonband festhält, es dort bearbeitet und kompositorisch formt. Man hat die Bezeichnung elektronische Musik gewählt, um ganz klar zum Ausdruck zu bringen, dass es sich nicht um Musik von elektrisch angetriebenen Instrumenten herkömmlicher Bauweise handelt. Zur Darstellung elektronischer Musik werden benötigt Generatoren für die Herstellung sinusförmiger Tonfrequenzspannungen, Impulsgebern, Impulsgeneratoren, Rauschgeneratoren, Filtermodulatoren, Verhallungseinrichtungen, Außerdem sind zur Speicherung magnetische Schallaufzeichnungsgeräte erforderlich. Natürlich erschließt die elektronische Musik neue, bisher nicht gekannte Dimensionen des Musikalischen. Wir entdecken eine neue musikalische Welt. Sie zeugt, wie viele andere Beispiele der Kunst, Wissenschaft und Technik, für den unaufhaltsamen, fortschreitenden, schöpferischen Geist der Menschen, der ständig neue Erfindungen und Entdeckungen macht und den Bereich dessen, was wir kennen und erleben können, immer wieder erweitert und erneuert. Aber dann entstand eben noch etwas ganz Neues, also diese Idee, etwas ganz synthetisch zu machen, etwas beschreibbar zu machen, from scratch, also eine konstruierte Musik. Ja, es gab keine Mittel dafür, das ist ja das Erstaunliche hier, das, was mich unglaublich fasziniert, dass da Ideen waren. Oh, es gab nichts dafür, heute ist die Welt voller Mittel und ich weiß es nicht, die Ideen hinken manchmal hinterher. So. Seit Jahrtausenden ist der männliche Teil der Menschheit damit beschäftigt, sich in kriegerischen Auseinandersetzungen gegenseitig zu dezimieren. Er erfindet zuletzt die Atombombe und setzt sie auch ein. Mitte des 20. Jahrhunderts irdischer Zählung finden die Kriegshandlungen ein vorläufiges Ende. Die Schrecken der Vergangenheit unverarbeitet. Das geistige Klima vergiftet. Eine Künstlergeneration wagt in Köln den Neuanfang. Ihr Dogma? Rationale Kontrolle sämtlicher musikalischen Elemente. Nieder mit der stählernen Romantik. Nie wieder sollte Musik die Gefühle der Massen manipulieren. Ein junger Mann mit priesterlichen Zügen, auf eine eiserne Maschine gestützt, starrt hochkonzentriert in die Ferne. Als einziger der Kölner Gruppe wurde er auf dem Sirius ausgebildet. Der Mann auf dem Foto, Karl-Heinz Stockhausen, wird dem Erdvolk verkünden, dass Musik die universelle intergalaktische Kommunikationsform ist. Es ist nicht meine Aufgabe, wenn ich komponiere, an ein paar Leute zu denken, die ich eventuell sogar kenne. Könnte es ihm gefallen, könnte es jenem gefallen. Das wäre genauso eine Art, als wenn ich mich nach einem anderen Markt richte. Genau. Das kann niemals für Kompositionen ein Maßstab werden. Eben. Ich schreibe, wenn Sie so wollen, für jeden. Aber nicht um jeden Preis. Das heißt nicht genau. Für jeden, der will, wenn Sie so ja, wollen. Ja, genau. Neben Stockhausens Foto hängt der Leitspruch, mit dem die Pioniere zur musikalischen Revolution blasen. Die Elfenbeinernentürme, in denen produziert wird, sind die eigentlichen Keimzellen zukünftiger Kultur. Von ihnen strahlen die Energien aus, die allein den Verfall des Geschmacks bekämpfen werden. Die Bewohner des Elfenbeinturmes kämpfen gegen Stillstand, Mief und die unerträgliche Banalität ihrer Zeit. In öffentlichen Lautsprecheraufführungen erwecken sie ihre elektronischen Manifeste zum Leben. Unbehagen lag über dem Saal, hervorgerufen durch beängstigende, irritierende Assoziationen bei den Zuhörern, die in den Raum gesandten Geräusche und Klänge überwiegend mit den akustischen Merkmalen bedrohender, zerstörerischer und vernichtender Kräfte in Verbindung brachten. Immer wieder ging, geflüstert, das Wort Atombombenmusik durch die Reihen. Die Schwierigkeiten der elektronischen Musik sind buchstäblich die sprichwörtlichen, dass nämlich aller Anfang schwer ist. Statt spielender Musiker sah das Publikum sich unpersönlichen Lautsprechern gegenüber, die lediglich wiedergaben, was anderswo vorbereitet worden war und nun mechanisch ablief. Es gibt Patienten, denen es nicht wehtut, wenn sie sehen, was der Arzt macht. Das gilt nicht nur für die Komponisten, sondern auch für die Hörer, die sich gern in alle möglichen Assoziationen verlieren und schließlich auf die Idee kommen, ihre surrealistischen Erlebnisfahrten zwischen Tiefseeeindrücken und Mondlandschaften, zwischen Urweltbezirken und Atomvisionen, zwischen massivem Schock und weltfernen Klangnebeln Das alles hätte doch nichts mit Musik zu tun. Gab es eigentlich auch Frauen, die in dem Studio gearbeitet haben? Natürlich, die Tontechnikerinnen waren zunächst fast nur Tontechnikerinnen. Also es gab keine Tontechniker. Es waren ganz rare Wesen. Die galten einfach als geschickter für solche Manipulationen. Herr Stockhausen? Herr Adorno. Herr Stockhausen? Herr Adorno, üblicherweise kommt ja aus dem Widerstand das Argument, ich verstehe nicht. Und mit dem muss ich wohl oder übel mich oft auseinandersetzen, wenn mir jemand fast vorwurfsvoll sagt, also ich verstehe nicht, was Sie gemacht haben, ist so ähnlich, als wenn ich ihm sagte, ich verstehe nicht, wie Sie aussehen. Ja, und das ist nun wirklich der entscheidende Trugschluss, das heißt, es ist ein verlogenes Argument. In Wirklichkeit steht ja dahinter der Glaube, ich bin ein vernünftiger, normaler Mensch, wenn ich etwas nicht verstehe, dann ist es verrückt, ergo ist das, was ich nicht verstehe, auszuschließen. Wäre doch zunächst einmal das Urteil über irgendeine Sache, das Verständnis über diese Sache voraussetzt. Expedition an den Bandstellerrand. Ingenieur Müller leitet die Menschen und mich nun in einen abgetrennten Bereich des Gewölbes, in dem die Lämpchen einiger eiserner Apparaturen vor sich hin glimmen. Drei Tonbandmaschinen mit aufgelegten Bandtellern, daneben ein Schwebungssummer. Das ist eine kleine graue Metallbox, in der zwei Hochfrequenz-Oszillatoren ihren Dienst tun. Da lebte noch der erste Techniker des Studios, der Heinz Schütz. Kennt jemand den Namen Schütz noch? Der reine Schwebungssummerton ist sehr schlank und schmal und eigentlich sehr uninteressant, wenn er so alleine steht. Wenn man ihn aber jetzt anreichert mit Obertönen, dann wird er bereits vom Spektrum her interessanter. Und das konnten wir mit den damaligen Mitteln nur so machen, es gab ja nichts anderes, indem wir diesen sauberen Ton über einen Mikrofonverstärker mit Röhren, hatten wir damals noch, schickten und bei der Gelegenheit diesen Verstärker voll auftreten, sodass er einen obertonreichen Klang machte. Diesen angereicherten reinen Ton konnte man jetzt wieder spektral bearbeiten, indem man einzelne Teilstücke herausholte. Ich zeige es Ihnen. Hier ist ein Teil daraus mit dem Filter entnommen worden. Auch durch die Art, in der das Tonband, auf dem der Klang aufgenommen ist, geschnitten und der Klang während seiner Produktion dynamisch geregelt wird, lässt sich sein Charakter verändern. Diese außerordentlich diffizile Bandverarbeitungstechnik, die hier bei uns der Studioingenieur Heinz Schütz ausübt, ist zwar keine Geheimwissenschaft, aber doch eine recht esoterische Angelegenheit. Was hat Herr Schütz getan? Er hat einfach das gerade vorher abgespielte Stück Band mit großer Geschwindigkeit durch die Wiedergabeapparatur zurücklaufen lassen. Heinz Schütz, ein erfindungsreicher Kopf. Und was ich Ihnen da vielleicht gleich zeige, was er so mit Tonbändern damals noch gemacht hat, das ist schon sehr speziell. Nach dem Fall der Mauer gingen wir mal gemeinsam durchs Brandenburger Tor und hat er mir erzählt, ja. Wir haben uns gerade geduzt, also vor dem Tor haben wir uns noch gesiezt. Weißt du was, Frage ich? Also mein Vater war Schuhmacher und ich habe als Kind immer damit gearbeitet schon. Ich habe eigentlich nie gespielt. Aber als ich in das Studio da reinkam, da habe ich das, glaube ich, alles nachgeholt. Da kommt unfehlbar einer von uns Menschen, der in allem uns gleich ist, aber eine geheimnisvoll in ihn gepflanzte Kraft des Sehens in sich birgt. Er sieht und zeugt. Dieser höheren Gabe, die ihm oft ein schweres Kreuz ist, möchte er sich manchmal entledigen. Er kann es aber nicht. Unter Spott und Hass zieht er die sich sträubende, schwere Karre der Menschheit mit sich immer vor und aufwärts. Ich möchte gerne, dass wir wirklich zur öffentlichen Diskussion kommen und bitte nur noch in Anknüpfung an das, was zuletzt Herr Adorno gesagt hat. Jeder Akkord ist durch unendlich viele geschichtliche Dinge vorbelastet. Man kann nicht das Phänomen einfach so in die Luft hängen, wie wenn es ein Absolutum wäre. Doch, aber ich bin im... Nein, also das. Wenn Sie einen Ton anschlagen, dieser Ton hat Obertöne, da hören Sie die Terze, die Quinte, die sind da. Der Dur-Akkord, der herrscht als Natur. Also als da, Natur. Ich möchte und hier darüber werden jetzt... Ich möchte darüber jetzt nicht länger diskutieren. Ich denke, dass wir sehr wohl von der Berechtigung der Elektronenmusik, wie sie Herr Stockhausen vertritt, über die diskutieren müssen und dass hier eine psychische Realität innewohnt. Nun, welches ist, kann sie denn sein? Ich konnte gestern Abend erst gegen 23.10 Uhr das Radio einschalten und nicht feststellen, was gesendet werden sollte, weil meine Frau die Programmzeitung verlegt hatte. Als die elektronische Musik auf dem Plan erschien, fand sie wenig Freunde vor. Nicht nur das, wir kriegen auch sehr viele Zuschriften von Hörern, positive und negative, wie das immer ist. Der Eindruck, den die gewaltige, aber seltsame Geräuschkulisse auf mich gemacht hat, war solche Art, dass ich gern gewusst hätte, um was es sich bei dieser Sendung gehandelt hat. War es A, eine technische Störung, B, ein Tierstimmenimitator, oder C, die interplanetarischen Geräusche. Musikliebhaber lieben nicht Musik schlechthin, sondern das, was ihnen durch Gewohnheit lieb wurde. Die elektronische Musik aber brach mit Gewohnheiten. Bei dieser Katzenmusik wird einem die ganze geistige Dekadenz und Ruhelosigkeit unserer Zeit bewusst. Es war mir vorgekommen, als hätten durch einen Atombombenangriff strahlenverseuchte Überlebende zu singen versucht. Das sind ja nun wirklich musikalische Geisterstimmen, wie man sie in unserer Musik noch nicht kennt. Diese Stimmen und Farben scheinen wirklich umherzugeistern, formlos und ungegliedert, wie unterirdische Ströme der Musik. Und dieser Eindruck rührt vielleicht daher, dass der musikalische Vorgang nur flächig in zwei Dimensionen der Musik verläuft. Dann möchte ich aber doch noch sagen, das Herumhacken auf der Dekadenz, das ist ja eine Sache, die allen totalitären Denkformen gemeinsam ist. Das hängt damit zusammen, dass die psychologische Prädisposition für totalitäre Herrschaftsformen heute unendlich viel weiter verbreitet ist als diese Herrschaftsformen selber. Abgelehnt von den Musikliebhabern finden die Kölner Außenseiter zunächst Unterstützung bei den Geräuschkomponisten des französischen Rundfunks RDF. Doch dann geschieht das Unvermeidliche. Nur in seltenen Fällen ist es männlichen Erdbewohnern möglich, die Ebenbürtigkeit unterschiedlicher Standpunkte wahrzunehmen. Einem rätselhaften Automatismus folgend, teilt sich eine Gruppe Gleichgesinnter in kürzester Zeit in zwei gegnerische Lager auf. Diese eigentümliche Dualität scheint typisch für den Planeten und ist vermutlich die Ursache der existenzbedrohenden Auseinandersetzungen der Spezies. Und so geht es eben um das Gespenst der Spaltung. Mängellisten werden vorgelegt, Messer gewetzt, einstige Verbündete verwandeln sich im Handumdrehen in erbitterte Gegner. Leute, die Klangkulissen herstellen und mit gewissen Tonbandtricks arbeiten. Das ist im Wesentlichen die Pariser Musik konkret, die überhaupt nichts mit elektronischer Klangerzeugung zu tun hat, weil sie die Klänge und Geräusche mit dem Mikrofon aufnimmt und die, wie ich glaube, auch nichts mit Musik zu tun hat, weil sie sich mit kunstgewerblichen Arrangements sogenannter Klangobjekte begnügt, wie man sie als Gebrauchsmusik beim Film, Hörspiel und bei Bühneneffekten verwenden kann. Kette, Kette, Kette. Aufgenommene Geräusche von rollenden Blechdosen, fahrender Eisenbahn, dazu undefinierbare elektrisch erzeugte Töne, regelmäßig wiederholte Sprachfetzen und manch andere Klangereignisse, die Sie selbst mehr oder weniger gut erkennen können, sind in einer Collage-Technik zusammengefügt. Nachdem sie mit elektroakustischen Apparaturen mehr oder weniger stark deformiert oder transformiert wurden. Was im Leben nichts miteinander zu tun zu haben scheint, wird hier durch einfache musikalische Mittel, zum Beispiel das eines monotonen Rhythmus, miteinander in Beziehung gebracht. Willkommen in der Redezeit, Mary Bauermeister. Grüße. Wollen wir wirklich über Stockhausen reden? Ja, können wir machen. Wer ins Schwarze getroffen hat, hat ins Schwarze getroffen. Ganz egal, wann, wie und wo. Und wenn einer ins Schwarze getroffen hat, klingelt die ganze Schießbude und alle Lampen gehen an. Für einen Augenblick. Ein Tontechniker dieses Hauses hat mir mal erzählt, man habe sich die Zusammenarbeit mit Stockhausen deutlich erleichtert, wenn man ihn gleich mit Maestro angeredet hätte. Auf andere Anreden hätte er nämlich gar nicht reagiert. Ich habe ihn auch mit Maestro angeredet. Das war da gelacht und das war wunderbar. Das macht mir nichts aus, jemand mit Maestro anzureden. Ich spüre, dass ich nach dem Anhören dieses Stückes nicht mehr derselbe bin wie vorher. Und in diesem Zustand werde ich mich hüten, das Nachschwingen in mir auf ein paar Worte zu reduzieren. Frei schwingen lassen. Die Musik, mich. Der Kaffee müsste fertig sein übrigens. Jemand noch einen Kaffee? Hey, Kaffee. Nicht mehr? Ja gut, dann halt. Doch. Ultra. Laserstrahlen. Sternstaub. Nord. Glast. Wolkenschatten. Helium. Pol. Spiegel. Ich des Ich. Hochfrequenz. Weiß auf Weiß. Reflexion. Schneedampse. Westdeutscher Rundfunk Köln. Studio für elektronische Musik. This is Arthur Jacobs speaking from Cologne. Mr. Stockhausen. Hier das Studio ist eines der ersten von mittlerweile über 70 Studios in der ganzen Welt, in dem Musik synthetisch hergestellt wird. Abgesehen von den Komponisten aus Deutschland, Schweden, USA, Belgien, Italien und Israel, die nach Köln kamen und Stücke realisierten, sind es zurzeit 4 Mitarbeiter aus Ungarn, England, Argentinien und Korea, die hier studieren und komponieren. Dass elektronische Musik alle Streuungen zwischen banalstem Klangkitsch und kunstvollster Klangkomposition enthält und enthalten wird, ist ebenso klar. Aber solange sich ernstzunehmende Komponisten damit befassen, ist die Sorge eigentlich unbegründet. Sie könnten etwas betreiben, was mit Musik nichts zu tun hätte. Ebenso klar. War so mit der Stadt Köln und mit der damaligen Kultur, also in den 50er, 60er Jahren verbunden. Da war ja unglaublich lebendige, moderne Kultur hier in Köln, was da passierte. Als ich noch gearbeitet habe, so in den Sommerferien, dauernd wieder rief der Pförtner an, hier sind wieder ein paar Amerikaner und sowas. Ja, wo kamen sie hin nach Köln, was wollten sie sehen? The Cathedral und the Electronic Music Studio. Das war ein Aushängeschild für Köln. Studio für elektronische Musik. Westdeutscher Rundfunk. Wir haben hier in unserem Studio viele und sehr umfassende Versuche mit gesprochenem Wort gemacht. Und seitdem hat mich der Gedanke nicht mehr losgelassen, dass das Spektrum des gesprochenen Wortes nicht nur einen phonetischen, sondern auch einen musikalischen Aspekt haben und dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Musik und Sprache bestehen müsse. Ja, in diesem Zusammenhang ist vielleicht nicht ohne Interesse, dass auch die menschliche Stimme mit elektronischen Mitteln beeinflusst werden kann und dass es möglich ist, sie sozusagen zu entindividualisieren und zu stilisieren. Eines dieser Hilfsmittel ist der sogenannte Vocoder, das heißt auf Deutsch etwa Sprachverschlüsseler. Hören Sie bitte ein Beispiel für einen derartigen stilisierten Stimmklang. Musik und Sprache. Heute Abend beim Anhören der Sendung Elektronische Musik fühlte ich mich vergleichsweise in eine Irrenanstalt versetzt. Dieser Vergleich kam mir deshalb, weil ich als junger Musiker mehrere Jahre jeweils einmal im Jahr bei einer Veranstaltung die leichtkranken Irren in der Landesirrenanstalt gebeten wurde, in einem dort musizierenden Orchester mitwirkte. Es gibt eine Auslegung über den Begriff Musik, und da heißt es klipp und klar, die Musik ist eine Kunstgattung, und zwar die Kunst, Töne auf eine dem Ohr wohltuende Art aneinander zu reihen. Das bin ich noch, ja, wenn man ihn weiß. In den unterirdischen Gewölben steigt die Stimmung. Das sind Sie auch. Ja, das war in Jerusalem. Da war Ingenieur Müller zeigt einige Erinnerungsstücke. Damals hatten Sie auch noch einen Ingenieurkittel an beim Arbeiten? Das ist ein Overall, den ich da anhabe, ein weißer Overall. Ja, das sah schon sehr wissenschaftlich aus. Das war damals so Arbeitskleidung eigentlich. Ja. Aber ich bin mal mit diesem Kittel auch mit Lufthansa und mit anderen Fluggesellschaften geflogen. Ich bin also sehr bevorzugt behandelt. Meine Damen und Herren, es ist nicht leicht, mit jemandem zu diskutieren, der das letzte Wort behält. Aber ich will dennoch ein paar Worte zunächst an die Adresse von Herrn Dr. Adorno richten. Deshalb, weil ich glaube nicht, dass Sie Ihre Angst vor dem, was Sie das totalitäre System nennen, zu einer philosophischen Kategorie erheben sollten. Das alles sieht anders aus, wenn man es kennt. Es gibt zum Beispiel in Deutschland Physiker, die die furchtbaren Gefahren eines Atomkriegs auch kennen, deren Reaktion aber nicht so ist wie die Stockhausen. Der Text der Grabinschrift für den japanischen Fischer Akichi Kubuyama gilt dem ersten Fernopfer des Atomzeitalters. Du kleiner Fischermann, Akichi Kubuyama, ist unser Warnungsruf, Wort für unsere Schande. Als die erste Wasserstoffbombe explodierte, befand sich der japanische Kutter Fikuryumara sehr weit vom Sprengzentrum entfernt. Du kleiner Fischermann, Akichi Kubuyama, ist unser Warnungsruf, Wort für unsere Schande. Die 23 betroffenen Fischer wurden monatelang ärztlich behandelt. Die täglichen Berichte der Ärzte verdrängten in der japanischen Presse alle anderen Nachrichten. Des infolge radioaktiver Vergiftung ums Leben gekommenen japanischen Fischers Aikichi Kubuyama. Übrig bleibt allein der sprachrhythmische Geräuschanteil der Worte, die dann wieder auftauchen, wenn vom Sterben die Rede ist. Was ewig leben will in der Kunst, nimmt dadurch von sich aus Formen an, die es zum Tod verurteilen. Andächtig scharen sich die Erdbewohner um ein antikes Magnetophon. Diese werden nämlich nicht zur Wiedergabe benutzt, diese Bänder, sondern zur Aufnahme. Behutsam legt Ingenieur Müller ein gelbes Band, das vielleicht ein Viertelzoll in der Breite misst und zu einer Schleife geklebt ist, auf den Bandteller der eisernen Maschine. Auf Gelbband kann man nicht aufnehmen. Seine vorsichtigen Bewegungen erinnern an die eines Gehirnchirurgen. Man kann einen Schalter bauen, ganz einfach, indem man hier so ein Band auflegt, was zum Teil aus gelbem Band besteht und zum Teil aus braunem Band. Auf dem gelben Band rätselhafte braune Muster in Form kleiner Dreiecke. Die Primaten bestaunen das Magnetophon, ohne im geringsten zu begreifen, was Ingenieur Müller vorhat. Wenn wir jetzt hier etwas drauf aufnehmen, dann kann das ja nur auf dem braunen Band aufgenommen werden. Wir werden Zeugen einer uralten Kulturtechnik. Vertrag schon auf, glaube ich. Radioband ist doch nicht schlecht. Radio-Dings hier. Vom Aussterben bedrohtes Wissen. Erfunden, um eine bessere Welt heraufzubeschwören. Um den Geist der Menschen zu befreien. Ich habe es seit vielen Jahren unzählige Male gesagt und manchmal geschrieben, dass ich nicht meine Musik mache, sondern die Schwingungen übertrage, die ich auffange. Dass ich wie ein Übersetzer funktioniere, ein Radioapparat bin. Die braunen Dreiecke aus Tonband sind in regelmäßigen Abständen auf das Gelbband aufgeklebt. Ist das jetzt Radio? Das ist Radio, ja. Sprache erscheint. Offenbar auf eine sehr mystische Weise. Mit Sprache. Sie tanzt richtig. In Wirklichkeit aber deshalb, weil die Hüllkurven der Sprachelemente auch im musikalischen Klang erhalten bleiben. Danke sehr. Gesundheit. Es geht doch wirklich nicht um darum, dass sich jemand rechtfertigt. Ich lese Ihnen mal vor, was hier in der kölnischen... Wo ist das? Das würde ich nicht tun, Herr Stockhausen. Wir wollen hier gut, jetzt. Gut, es sind drei Zeilen, die darauf hinauslaufen, einfach, dass man sagt. Atombombenmusik. Es sind drei Zeilen, ich kann es resümieren. Besonders niederfrequente Schwingungen werden auf der Erde von sogenannten Kritikern ausgesendet. Bevorzugtes Ziel ihrer boshaften Attacken sind die Pioniere der elektronischen Musik, die ihrerseits auch nicht gerade zimperlich austeilen. Elektronische Musik ist im wörtlichen Sinne unanschaulich. Sie entspricht deshalb dem Rundfunkhören, bei dem es eben nichts zu schauen gibt. Unsere Besuchergruppe steht vor einem Tisch mit einem rotierenden Lautsprecher darauf. Die anfängliche Begeisterung ist inzwischen bei dem einen oder anderen einer permanenten Überforderung gewichen. Wahrscheinlich liegt das an den eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten dieser Spezies. Einer der Erdbewohner hat eine Partitur des Stückes Kontakte von Karl-Heinz Stockhausen entdeckt und blättert verzweifelt darin herum. Darf ich mal das Buch haben? Das Kontaktebuch. Sie blättern gerade drin, ja. Das ist ausgebreitet. Ist das das Resultat von quasi einer Partitur, wo man dann versucht hat, das umzusetzen, was Stockhausen hatte? Oder ist das das Resultat von Forschung sozusagen, indem man sich auf die Reise begeben hat und sagte, das ging völlig durcheinander. Werfen wir zur Beantwortung dieser Frage einen Blick auf die Arbeitsweise im elektronischen Studio. Gottfried Michael König. Der Komponist macht zunächst eine Reihe von Experimenten, um zu erfahren, auf welche Weise er seine Klangvorstellungen realisieren kann. Sobald er weiß, welche Klänge er verwenden wird und auf welche Weise sie hergestellt werden, schreibt er die Partitur. Natürlich nicht mehr in der üblichen Notenschrift, mit der man diese Klänge nicht aufzeichnen kann, sondern in akustischen Diagrammen mit der genauen Bezeichnung der Tonhöhen, der Tondauern und der Lautstärken. Daher ähneln diese Partituren häufig technischen Zeichnungen. Das ist nötig, weil die Ausführung dieser Pläne nicht Musikern, sondern Technikern obliegt und weil auch der Komponist, wenn er selber bei der Herstellung hilft, die Stelle eines Technikers einnimmt. Er hat also für all die Beteiligten, die daran mitgewirkt haben, also die Geräte, hat er so Icons erfunden, würde man heute sagen. Und für den Tisch hat er folgendes Eigen erfunden. Hier, so sieht das aus. Ein Lautsprecher, der sich dreht mit vier Mikrofonen davor. Sehr eindeutig, ne? Das sind die alten Hallplatten. Damit wurde früher Hall erzeugt. Die standen im Keller. Ich weiß nicht, ob sie die heute noch benutzen. Das sind alles Simulationen, was man heute macht. Ja? Das ist ein physikalisches Prinzip. Wenn Sie eine gespannte Metallplatte haben und regen die mit einer Frequenz an, dann schwingt die Platte auf diese Frequenz weiter. Also sie machen... Dann macht die Platte. Ich habe eine kurze Frage. Ja. Edition an den Bandtellerband. Als wesentliches Gestaltungsmittel hat sich im Lauf der letzten Jahre eine verwickelte Bandschneidetechnik herausgebildet. Nach diesem Prinzip ist das folgende Beispiel angelegt. wie kürzlich jemand in Duisburg bei einem Konzert mir sagte, ich stand auf in der Diskussion hinterher. Und plötzlich hebt einer neben mir den Finger und sagt, Herr Stockhausen, hören Sie mal. Das war ein Musiklehrer, ein Studienrat und sagte, ja, aber hören Sie mal. Was Sie da machen? Wir wissen doch alle ganz genau. Das ist doch nur, um uns zu schockieren. Wir wissen ganz genau, dass Sie keinen einzigen Ton schreiben würden, wie Sie ihn schreiben. Wollen Sie unbedingt Geld machen? Wenn Sie nicht so viel Geld damit verdienten. Ich war vollkommen platt in dem Moment. Da sagte der Stockhausen ganz ruhig. Also hören Sie mal. Hören Sie. Ich tue das wirklich aus rein musikalischen Gründen, was ich da mache. Das ist ganz logisch. Und wegen dem Geld. Ich habe eine reiche Frau und das interessiert mich nicht, was Sie da sagen. Geld interessiert mich nicht. Da wurde er ganz fahl und sein Argument war kaputt. Bei mir schrillten alle Alarmglocken und ich überlegte, wie ich in Zukunft... Sagen Sie, Sie haben heute früh vermutlich auch schon einen Termin gehabt, ne? Ja. Mhm. Ja, das ist kein Wunder, dass Sie jetzt ein bisschen abschlafen. Aber schlafen wir ab? Diese jungen Leute schlafen immer ab. Ich möchte also sagen, dass wir, die Jugend, uns keineswegs mit der modernen Musik bis jetzt im Großen und Ganzen abgefunden haben und uns vorläufig in der bestehenden Form auch nicht abfinden können, weil wir sie nach unserem eigenen Empfinden nicht als schön finden. Ich glaube, das hat heute die 20. bis 23. Reihe im großen Sendesaal genügend gezeigt. Das ist die immer wiederkehrende Behauptung, dass es der neuen Musik, für die wir einstehen, an dem Positiven, den Ewigkeitswerten, dem Ausdruck des Menschlichen fehlte. Musik und Sprache. Theorie des oszillierenden Universums mit der Schwingungsperiode von einem Eilem zum nächsten von 80 Milliarden Jahren, wonach eine periodische Reinigung des Kosmos durch Feuer stattfindet, in der die Abfallprodukte geschmolzen werden und das Universum wiedergeboren wird, rein, als Wasserstoff und frisch. Mit magischen Worten versuchen die Erdbewohner, das Böse zu bannen, das sie in allem Fremden sehen. Den Ort etwa, an dem neue Gedanken geboren werden, bezeichnet das Erdvolk abfällig als Elfenbeinturm. Wie Eisenspäne unter dem Einfluss eines starken Magneten positionieren sich die Menschen gegen alles, was sie nicht selbst zu denken wagen. Helle. Wir hören, wer spricht, in welchem Ton er spricht und was er sagt. No can. Skyscrapers. Gletscher. Sprache der Götter. Ringmodulation. Silberstille. Resurrektion. Und nun, abschließend, drei Worte in stärkster Beschleunigung, raketenhaft aufsteigend, Ich des Ich, auf dem Höhepunkt umkehrend und sich in Wortbrocken, zuletzt in den Worten selbst entrollend. Ich fühle mich da manchmal wirklich wie ein Musikinstrument, das von höherem Geist gespielt wird, denn was mir manchmal so einfällt, ist mir selber sehr fremd. Sprache und Musik enthalten gleichzeitig nebeneinander verschiedene Funktionsschichten oder Sphären, die jede für sich im Hörer gewisse latente Informationselemente auszulösen vermögen. Dabei handelt es sich vorwiegend um Schemata der Erfahrung und nicht so sehr um Veranlagungsschemata. Nun ein Beispiel für Wortverfremdung in mehreren gefilterten Sprachschichten, sozusagen eine konzertante Unterhaltung in unbekannten Sprachen. Und so scheint mir, bevor man in Kategorien denkt, die historische Situation geklärt werden muss. Es muss geklärt werden, warum man diese Musik angreift. Denn Herr Stockhausen hat nicht nur Feinde, er hat auch Freunde, und zwar sehr gute Freunde. Ja, also Herr Stockhausen, wenn ich mich nicht irre, dann ist der tiefste Grund des Widerstands gegen die neue Musik heute der, dass gerade dieses Wahrheitsmoment der Negativität die Menschen daran erinnert, dass ihre eigene vermeintliche Positivität ein Schein und in weitem Maß eine Lüge ist und dass sie deshalb, weil sie sich selbst nicht mehr glauben können, von Weißglut ergriffen werden gegen das, was anders ist. Ein Glück nur, dass man noch nicht gezwungen werden kann, dieses anzuhören. Mir scheint aber, dass der Rundfunk derartige Sendung besser unterlassen sollte. Ich denke da, also all die Geräusche, ich brauche sie nicht, ich will mich nicht kurz fassen, ich habe auch schon eine Assoziation ausgelöst, hoffe ich, ich brauche darüber mehr nicht zu sagen. Aber eines möchte ich sagen. Nämlich unter Missbrauch der Tatsache, dass der Rundfunk eine öffentliche Institution ist, für die die Bevölkerung ihre Beiträge bezahlt, wird versucht, eine Majorität zur unmittelbaren Kontrolle dessen zu erheben, was im Geist überhaupt geschieht. Und da kann man sehen, dass die Fragen, über die wir heute sprechen, wirklich nicht bloß Fragen des elfenbeinernen Turms sind, sondern dass es sich um ein Politikum handelt. Herr Dickerhoff, darf ich sagen, dass Ihre 3 Minuten schon doppelt überschritten sind. Es ich will ist leider noch nicht eine mehr. Sache zitieren, die ich dieser Tage... Die ich Nein, es ist leider nicht mehr möglich, Herr Dickerhoff. Wir haben hier noch eine Wortmeldung liegen, während eine andere... Eine Dame möchte Frau Jovanovic das Wort erteilen. Gnädige Frau, hinter Ihnen ist ein Mikrofon und wenn Sie dort sprechen in das Mikrofon, versteht es der ganze Saal. Ich möchte sagen, dass Musik eine Sprache ist. Und dass sie Swara heißt, die Sprache der Götter, und dass eine Sprache nur dann Anklang hat, wenn sie verstanden wird, also erlernt ist. Und weil die Menschen an der Gewohnheit hängen und vorläufig nur die Sprache verstehen, die sie gelernt haben, also die alten Klassiker, dann dürfen sie nie vergessen, dass auch Wagner sehr großen Kummer gehabt hat, ehe seine Werke anerkannt wurden. Und die heutigen Komponisten können ganz beruhigt sein. Die neue Jugend wird ihre Schöpfungen anerkennen. Ich danke Ihnen sehr, liebe Frau. 1967, Summer of Love. Zeit und Geduld verwandeln das Maulbeerblatt in Seide. Die elektronische Musik verlässt den Elfenbeinturm und kommt in der Popkultur an. Karl-Heinz Stockhausens Foto erscheint auf der Hülle der Beatles-Schallplatte Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. John, Paul und George erwägen kurz, Ringo gegen einen Ringmodulator auszutauschen. Die hochfrequenten Schwingungen der intergalaktischen Kommunikation sind nicht länger aufzuhalten. Musik ist die Sprache der Götter. Wieder revolutionieren wir. Auf der ganzen Erde, aber diesmal. Wieder revolutionieren wir. Es ist die Revolution der Jugend für den höheren Menschen. Eine neue Stufe der Bewusstwerdung. Elektronische Musik hat die innere Welt freigemacht. Der Kampf wird hart sein. Und ein Kampf ist unvermeidlich. Der Kampf wird hart sein. Die Veränderungen des Hörens sind gewaltig. Unvermeidlich. Nur wenige haben sie bemerkt bisher. Aber alle nehmen teil an ihnen. Wieder revolutionieren wir. Liebe ist die Botschaft. Wie sehr sich unser Ohr gewandelt hat, dafür bieten auch Film und Hörspiel genügend Beispiele. Wenn wir zum Abschluss noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, erblicken wir das automatische Studio. In ihm werden, ähnlich der industriellen Produktion, die verschiedenen Arbeitsgänge nicht manuell vollzogen, sondern elektronisch gesteuert. So ist es dazu gekommen, dass das Studio aufgegeben wurde. Hat ja auch 50 Jahre gelebt, 1951 gegründet. 50 Jahre ist ein großer Bogen. 2001 niedergelegt als Produktionsstätte. Was Sie hier sehen, ist also kein Studio, sondern das ist mal angemietet worden eigentlich als Lagerstätte, weil man nicht wusste, wohin mit dem Equipment. Ich hatte die Aufgabe, das alles zu verschrotten. Aber nun hatte ich ja da 30 Jahre gelebt und hatte allmählich mitgekriegt, an was für eine Stätte ich da eigentlich gearbeitet hatte. Und habe gesagt, das können wir nicht machen. So, nun war das natürlich schwierig, wohin mit dem Kram. Hier verlassen wir Ingenieur Müller, den Hüter des Studios für elektronische Musik. Die Menschen tun sich leider ziemlich schwer damit, die Reliquien ihrer einzigen Hochkultur zu würdigen. Lieber huldigt die Spezies selbst vergessen in gewaltigen Klangtempeln, bedeutungslosen Schallereignissen. Sirius FM. Expedition an den Bandtellerrand. Die Erde. Ein Gesteinsplanet des oszillierenden Universums. Nur 8,6 Lichtjahre vom Sirius entfernt. Unter seiner schützenden Atmosphäre kämpft eine mutierte Altweltaffenart gegen die Tücken ihres Daseins. Ausgesetzt den terrestrischen Prozessen der Zeitlichkeit. Krankheit, Alter, Tod. Unter Spott und Hass gelang es den furchtlosen Pionieren, die sich sträubende, schwere Karre der Menschheit ein Stück vorwärts zu ziehen. Ihre Namen kennen nur die Eingeweihten, doch die Saat ihrer Vision ist aufgegangen. In jedem Popsong, jedem Kinofilm und jedem Stück Musiksoftware schwingt ihr Geist. Die Veränderungen des Hörens sind gewaltig, doch nur wenige Erdbewohner bemerken sie. Und so kann es noch Jahrhunderte dauern, bis sirianisches Grundwissen auf diesem Planeten Allgemeingut sein wird. Spätestens dann werden wir wieder auf der Erde vorbeischauen. Das war's für heute von Sirius FM. In der nächsten Woche besuchen wir Beta Centauri, wo es eine Schule für Einhörner gibt. Sirius FM. Expedition an den Bandtellerrand. Von Philipp Stegers und Ulrich Bassange. Mit Volker Müller als Ingenieur Müller, Andrea Halter als Siria und Petra Konradi als Blackbox. Sowie den Stimmen von Theodor W. Adorno, Mary Bauermeister, Robert Bayer, Holger Tschukai, Herbert Eimert, Ulrich Herdikerhoff, Frau Jovanovic, Gottfried Michael König, Ernst Gschenek, Werner Meyer-Eppler, Edmund Nick, Heinz Schütz, Karl-Heinz Stockhausen und vielen anderen. Lyrik von Karl-Heinz Stockhausen, Wassily Kandinsky und Hans-Heinz Stuckenschmidt. Musiker Philipp Stegers und Manuel Loos. Technische Realisation Lars Kurz, Philipp Stegers und Ulrich Bassange. Regieassistenz Pia Frede. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff. Regie und Komposition Philipp Stegers und Ulrich Bassange. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit dem Deutschlandfunk und dem Südwestrundfunk 2017.